Kundgabe 4333. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.06.1948. Kraft, Unterbewusstsein. Die innere Konstitution eines Menschen entspricht nicht immer dem äußeren Eindruck. Und es sind oft Fehlschlüsse zu verzeichnen, wo sich der Urteilende sicher glaubt. Was euch zur Prüfung unterbreitet wird, ist zumeist verstandesmäßig erworbenes Wissen. Und dann kann auch euer Verstand genügen, eine Prüfung vorzunehmen. So wie es sich aber um ein Wissen handelt, das einen anderen Ausgang hat als den Verstand des Menschen, ist auch der schärfst entwickelte Verstand zu einer Prüfung nicht fähig, es sei denn, er lässt sich vom Geist in sich lenken. Er lässt sich vom Gefühl beherrschen, so dass also der Verstand vorerst ausgeschaltet wird. Jede innere Regung muss durch eine Kraft ausgelöst werden. Selbst wenn der Mensch als solcher über Fähigkeiten verfügt, die erst geweckt werden müssten. Eine Kraft, die nun die Fähigkeit in ihm erweckt, muss anerkannt werden. Ansonsten alle Menschen und zu jeder Zeit über die gleiche Fähigkeit verfügen könnten. Und diese auslösende Kraft ist es, die jeder denkende Mensch ergründen sollte und jeder liebende Mensch ergründen kann. Wie der Mensch nun diese Kraft nennt, ist gleichgültig. Nur kann sie nicht mit einem gelehrt klingenden Ausdruck abgetan werden, der an sich wieder nichts Erklärbares ist. Eine Kraft kann nicht geleugnet werden. Den Ursprung dieser Kraft aber kann menschlicher Verstand nicht ergründen. Also muss man etwas Übersinnliches gelten lassen, was wieder nur mit übersinnlichem Wirken erklärt werden kann. Es kann also ein Mensch wohl Phänomene feststellen, sie aber nicht von Grund auf erklären, Kraft seines Verstandes. Denn der Ursprung wird immer die geistige Welt sein und bleiben. Was aber dort seinen Ausgang hat, kann weder verstandesmäßig ergründet noch bewiesen werden. Vermutungen zum Beispiel können angezweifelt werden. Eine feststehende Tatsache aber wird auch einer ernsten Prüfung standhalten können. Ein umfangreiches Wissen nun kann wohl als feststehende Tatsache angesehen werden. Und es bleibt nun nur die Frage offen, wo das Wissen seinen Ausgang genommen hat. Zuvor aber muss anerkannt werden, dass es sich um ein umfangreiches Wissen handelt. Und dies ist nur durch ernste Prüfung möglich. Dann wird der Ursprung des Wissens im Wahrheitsverlangen ergründet werden können. Dann wird der Prüfende hellen Geistes sein und gefühlsmäßig der Wahrheit nahe kommen. Er wird die Kraft zu ergründen suchen und sie im Übersinnlichen entdecken. Er wird glauben können, was ihm bisher unverständlich war und daher sein falsches Urteil veranlasst hatte. Denn prüfen muss der Mensch mit mir, oder er wird ein falsches Urteil fällen und weit ab von der Wahrheit sein. Amen.